Hallo, hallo, hallo, meine lieben Freunde, wo immer ihr auch zurzeit seid, wo immer ihr auch zuseht. Zuerst einmal möchte ich mich dafür entschuldigen, dass wir hier nicht eine professionelle Studioaufnahme machen können. Es wurde ja alles umprogrammiert, umorganisiert und improvisiert, da im letzten Augenblick es uns nicht erlaubt war, in Liechtenstein persönlich zu sein. Hatte mich riesig, riesig gefreut darauf. Wir hatten eine mega starke Zeit in der Schweiz. Es ist erstaunlich zu sehen, was Gott im deutschsprachigen Raum tut. Also zuerst einmal meine Entschuldigung. Dann, bevor ich beginne mit der nächsten Session über das Herz, möchte ich euch auch noch ganz kurz sagen, wir haben den Link eingefügt in der ersten dieser Session. Aber sollte jemand Interesse haben an dem deutschen Mentoring, welches Ende Januar, spätestens Anfang Februar beginnt, es ist ein bezahltes Mentoring. Aber wenn ihr Interesse habt, wie das ausschaut, wie das weitergeht, ihr könnt einfach auch in die Gemeinde in Liechtenstein ein E-Mail schicken und die werden euch dann einen Link zuschicken, wo ihr weitere Informationen dazu bekommt. Es wird zweimal in der Woche ein speziell aufgenommener Lehrer sein für die Leute in der Mentoring-Gruppe. Da gibt es ein Live, da gibt es eine Gruppe, die speziell da zusammenhält und zusammenarbeitet. Wie gesagt, ihr könnt entweder das Link im ersten Video, da könnt ihr dieses Link euch kopieren und dann einschreiben oder ihr schickt eine E-Mail an die Gemeinde Liechtenstein. Machen wir jetzt weiter zum Thema Herz. Ein faszinierendes Thema, ein Thema, mit dem ich mich ja schon sehr lange beschäftige. Und wir haben natürlich hier nur vier Einheiten. Auch die Sonntagvormittag-Einheit im Gottesdienst in der Gemeinde Liechtenstein werde ich über das Herz reden. Und zwar aus einem einfachen Grund, da gibt es so viel zu sagen und so viel euch weiterzugeben. Und vier Einheiten sind ja bei weitem nicht genug. Wir haben bei uns in São Paulo diese drei Intensivtage gemacht und selbst da hätte ich noch mehr Zeit gebraucht, wie ich gehabt hätte. Aber wir tun das Beste, um euch die wichtigsten Informationen weiterzugeben, die ihr euch dann für euch selbst aufnehmen könnt. Und in Kürze wird ja auch unser Herzbuch und das Herzveränderungskit erhältlich sein. Ich sehe einen klaren Unterschied zwischen Herz und Geist. Warum sehe ich einen klaren Unterschied zwischen Herz und Geist? Weil der Geist des Menschen ist vollkommen. Den hat Gott so geschaffen. Wir sind mit Gott verbunden. Und von diesem her, wenn wir als Christen mit Gott verbunden sind, dann ist unser Geist auch vollkommen. Und unser Herz ist, ich bin so davon überzeugt, es ist das menschliche Herz, also wirklich dieses Organ, welches Gott so außergewöhnlich geschaffen hat, dass es unser ganzes Leben beeinflusst. Und wir finden auch im Griechischen und im Hebräischen, finden wir auch ein anderes Wort für Geist als ein anderes Wort für Herz. Aber schaut mal die Kraft des Herzens. Ich lese euch hier einige Bibelstellen vor. Lasst die einfach so auf euch mal einwirken. Kümmer drückt das Herz eines Mannes nieder, aber gut, ein gutes Wort erfreut es. Also hier sehen wir, dass der Kummer das Herz niederdrückt. Der hat einen direkten Einfluss auf das Herz. Sprüche 14, Vers 30. Ein gelassenes Herz ist das Leben des Leibes. Das heißt, wenn ich ein Herz haben kann, das gelassen ist, dann wird das meinem Leib, meinem Körper Leben bringen, Gesundheit bringen. Sprüche 15, Vers 13. Ein fröhliches Herz macht das Angesicht heiter, aber durch ein betrübtes Herz wird der Geist niedergeschlagen. Das ist eine sehr, sehr starke Bibelstelle, über die ich auch schreibe in meinem Buch Vergebung. Ich weiß jetzt gar nicht, wie der Titel auf Deutsch heißt, The Power to Forgive. Auf Englisch, ich denke, die Macht der Vergebung oder Kraft zu vergeben oder so ähnlich. Und wisst ihr, diese Bibelstelle drückt aus, dass wenn unser Herz verletzt ist, dann zerstört das unser ganzes Leben. Sprüche 15, Vers 15. Ein Unglücklicher hat lauter böse Tage, aber ein fröhliches Herz hat immer ein Festmahl. Stell dir mal vor, was wäre, wenn wir ständig darauf achten würden, dass wir ein fröhliches Herz haben? Dann hätten wir ein ständiges Festmahl, eine ständige Feier. Sprüche 17, Vers 22. Ein fröhliches Herz fördert die Genesung, aber ein niedergeschlagener Geist dörrt das Gebein aus. Wenn es unserem Herzen gut geht, dann wird es auch unserem Körper gut gehen. Das heißt, die Genesung wird gefördert, indem es unserem Herzen gut geht. So ich das verstehe vom Wort Gottes her und auch von meinen Studien her, ist das eine ganz relativ simple Sache. nämlich das Herz ist der Teil von dir, von dem alle Entscheidungen ausfließen. In unserem Herzen sind die Entscheidungen, das sind die Gedanken, das sind die Informationen gespeichert. Das Herz, das gibt diese Informationen weiter an das Gehirn und das Gehirn prozessiert das einfach. Und durch das, was das Gehirn prozessiert, der Prozessor, so werden wir dann auch handeln. Weil unsere Handlungen sind ja das, was wir durch unseren Körper tun. Und das, was wir mit unserem Körper tun, das wird ja letztendlich von irgendwas gesteuert. Und nach meinem Verständnis wird das nicht vom Gehirn aus gesteuert, sondern vom Herzen aus gesteuert. Und das Gehirn prozessiert das und sagt es dem Körper weiter und der Körper handelt dann danach. So einfach ist das. Darum bin ich mehr und mehr überzeugt, wenn wir ein Herz haben in einem guten Zustand, dann werden wir ganz automatisch, spontan, ohne darüber nachgrübeln und nachdenken zu müssen, gute Entscheidungen treffen. Weil sie ja von einem guten und korrekten und wohlgesinnten Herzen ausgehen. Unser Geist hat ja alles, was er braucht. Schau mal diesen Bibelvers an. 1. Johannes 2, Vers 20. Und ihr habt die Salbung von dem Heiligen und ihr wisst alles. Eine schon eine interessante und eine starke Aussage. Der Johannesbrief sagt uns auch, so wie er ist, Jesus, so sind wir in dieser Welt. Jetzt stell dir mal vor, dieser Bibelvers, der drückt eigentlich das aus im originalen Urtext, im Griechischen, so eine Art und Weise eines intuitiven Wissens. Unser Geist weiß alles. Wie sehr suchen wir doch mehr zu wissen und mehr zu wissen und mehr zu wissen. Vor allem wir Europäer, die so rationale Menschen sind, die so dahin gedrillt werden, dass mehr Wissen ist Erfolg. Und je mehr wir wissen, desto besser geht es uns. Und je mehr wir wissen, desto mehr Einfluss haben wir. Und je mehr wir wissen, desto erfolgreicher werden wir. Und dann wissen wir so viel und letztendlich merken wir in unserem Leben mit dem Herrn, irgendwo hapert es da. Und wisst ihr, und ich möchte das mit Vorsicht sagen, aber dennoch schon auch betonen. Und zwar folgendes. Wenn wir Sieg brauchen, wenn wir Heilung brauchen, wenn wir irgendetwas von Gott brauchen und unser Herz es nicht wahrhaftig glaubt, da hilft es uns gar nichts, noch 10 Bibelverse zu diesem Thema auswendig zu lernen. Und ich denke, hier genau ist so viel kaputt gegangen. Hier genau haben wir gesehen, wie leider immer wieder so viele Dinge kaputt gemacht wurden. Und ich bin Gott sehr dankbar für die Glaubensbewegung. Bin ich sehr, sehr dankbar. Und ich bin auch Gott sehr dankbar für allen Einfluss, was aus Amerika durch unseren wunderbaren Bruder Kenneth Hagin kam. Aber wisst ihr, was dieser Mann mit Gott erlebt hat, das wurde dann, so wie ich das heute sehe, das wurde dann von anderen Menschen einfach genommen und an seine Technik weiterverbreitet. Aber er hatte eine tiefe, lebendige, echte Beziehung mit Gott. Und was der Mann als tiefe und lebendige Beziehung mit Gott erlebt hat, kann nicht zu einer Technik gemacht werden. Da geht das immer falsch. Ah, das funktioniert für ihn, also funktioniert das für mich genauso. Und wir machen dann einfach eine Technik daraus. Aber meine lieben Freunde, es ist keine Technik. Glaube ist eine Beziehung, ist keine Technik. Und wenn wir nur verstehen würden, dass alles, was wir wissen müssen, ist in unserem Geist. Und der Geist, der gibt diese Information an das Herz weiter. Und das Herz filtert das jetzt. Und wenn das Herz ein gutes Herz ist, was ist dann? Dann wird es die Information vom Geist genauso aufnehmen, wie sie vom Geist weitergegeben werden. Und da sie korrekt aufgenommen werden, wird sich das in meinem Leben auch manifestieren. Und was tun wir? Wir haben die eine Aussage, der Glaube kommt durch die Predigt durch das Wort Gottes, die haben wir herausgenommen und darauf haben wir eine völlige Theologie und Lehre aufgebaut, die leider Gottes so nicht stimmt. Nämlich, wenn du lange genug das Wort Gottes vor dich dahin plapperst, dann wird Glauben in deinem Herzen sein. Aber meine Freunde, schau mal den Zusammenhang an von Römer Kapitel 10. Römer Kapitel 10 spricht dir gar nicht von Christen und da spricht dir gar nicht davon, wie Glaube in das Leben der Christen kommt. Das spricht davon, dass der Ungläubige, der Gott nicht kennt, gar nicht glauben kann, weil er den Glauben nicht dazu hat. Es ist so klar. Darum, wie sollen sie glauben, wenn sie nicht hören? Wie sollen sie hören, wenn niemand predigt? Wie sollen sie predigen, wenn niemand gesandt wird? Oh, wie lieblich sind die Füße derer, die gute Nachricht verkündigen auf den Bergen. Und in diesem Zusammenhang sagt der Apostel Paulus, daher kommt der Glaube auch aus der Verkündigung, aus des Hörens, des Hören des Wortes Christi. Sagt eine Übersetzung, eine andere, das Hören des Wortes Gottes. Und was ist der Zusammenhang? Der Zusammenhang ist, der Ungläubige, der hat nicht mal den Glauben, wahrhaftig an Gott zu glauben. Und wenn wir das Evangelium predigen, wenn er das Wort hört, erst dann hat er die Fähigkeit, wahrhaftig zu glauben an das Evangelium. Darum ist das Predigen des Evangeliums so wichtig, auch wenn die Leute jetzt nicht sich in diesem Augenblick bekehren und ihr Leben Jesus nicht übergeben. Aber was geschieht, indem sie das Wort hören, ist etwas in ihnen hineingesät, das die Fähigkeit freisetzt, tatsächlich zu glauben an das Wort des Evangeliums. Und wenn wir das Wort Gottes sehen, wir wissen ja gar nicht, wann und wie dieser Mensch dann sich entscheidet zu glauben. Und darum müssen wir mehr Augenmerk einfach legen, auch als auf das Predigen des Evangeliums und nicht auf die sofortige, momentane Wirkung und Auswirkung, die wir oft sehr falsch beurteilen. Wir denken oft, wenn die Leute dazu hinbewegen können, einfach ein Gebet nachzuplappern, dann genügt das. Aber es muss aus dem Herzen geschehen. Darum sagt die Bibel nicht einfach, wer ein Gebet nachspricht zur Lebensübergabe, sondern die Bibel sagt, der mit dem Herzen glaubt und mit dem Munde bekennt. Es geht immer um das Herz, meine lieben Freunde. Und wir müssen das Evangelium predigen. Natürlich wollen wir, dass jeder Mensch sich bekehrt. Es ist ja herrlich. Ich durfte so viele Menschen zu Jesus führen im letzten Jahr. Ich weiß nicht, wie viele ich getauft habe im letzten Jahr. Weit über 100, vielleicht über 200. Aber wisst ihr, ich habe letztes Wochenende haben wir über 30 Leute getauft. Und das ist eine herrliche Sache, Menschen zu Jesus führen. Ja, ja, ja, ja. Aber wenn ihr nur darauf fokussiert sind, dass wir so schnell wie möglich ein Lebensübergabegebet von den Menschen herausbekommen und nicht vertrauen, dass das Wort Gottes etwas freisetzt im Herzen der Menschen, nämlich dass sie glauben können, wenn sie in ihrem Herzen sich dazu entschieden haben, dann versuchen wir ein schnelles Resultat bekommen, das oft auch gar nicht wirklich das ist, was Gott möchte. Wir müssen Gott einfach mehr lernen zu vertrauen. Aber das war jetzt eine kurze Abschwenkung. Was möchte ich damit sagen? Ich möchte damit sagen, dass diesen Fehler haben wir gemacht. Wir brauchen zum Beispiel Versorgung, wir brauchen zum Beispiel Heilung, wir brauchen zum Beispiel Änderung in unseren Umständen. Also was tun wir? Wir suchen uns noch 10 weitere Bibelstellen heraus und die lernen wir auswendig. Und wir denken, je mehr wir die auswendig lernen und je mehr wir die den ganzen Tag herunterlappern und herunterleiern, desto mehr werden wir dann glauben. Meine lieben Freunde, Glaube ist eine Sache des Herzens. Wie kommen wir zu diesem wahrherzigen Glauben, Herzensglauben? Nicht durch noch mehr Bibelverse herunterleiern, sondern die Bibelverse auf unser Herz zu schreiben. Hör zu, mein lieber Freund. Dein Herz ist die Leinwand. Das Wort Gottes ist die Farbe. Und wie du die Farbe auf die Leinwand bringst, um ein Bild zu haben, ist ganz simpel. Du musst darüber meditieren. Du musst darüber nachsinnen. Du musst selbst immer wieder das im Herzen sehen, was du im Wort Gottes gelesen hast. Mein Geist weiß, dass ich gesegnet bin. Aber wenn ich den Segen nicht in meinem täglichen Leben erlebe, dann hat es nichts zu tun, dass mein Geist das nicht weiß. Dann hat es nichts zu tun, dass ich noch viel mehr Bibelverse auswendig lernen muss. Sondern es hat das damit zu tun, dass mein Herz das nicht ergriffen hat. Und du musst dich zuerst im Herz so sehen, wie das Wort Gottes sagt, dass du wirklich bist. Und das geht nur, wenn wir einfach diese Meditationen machen. Also Meditation ist nichts anderes als, du kreierst diese Bilder in deinem Herzen. Das Herz denkt in Bilder und denkt nicht rational. Und wenn wir uns so sehen, wie Gott uns sieht, wenn wir diese Bilder in unserem Herz schaffen, und wir lernen darüber nachsinnen und immer wieder diese Bilder auf unser Herz schreiben, bis die Bilder sich mit den Gefühlen vermischen, was dann eine Emotion wird. Und wenn wir es im Herzen sehen und fühlen, dann ist das ein Herzensglaube geworden. Und dann werden wir es auch in unserem Leben erleben. Ich habe das so herrlich erlebt mit Brazilian Kids Care, als wir begonnen haben mit Brazilian Kids Care. Da gab es am Anfang, es war ja viel Aufregung und Begeisterung. Herr, wie schön, wir dürfen die Kinder von der Straße retten. Wir hatten sehr viel Entmutigung. Es ging vieles den Bach runter ganz am Anfang. Wir hatten sehr viel Gegenwind und sehr viel Widerstände. Aber wisst ihr, dann kam ein Punkt, wo ich merkte, dass ich eigentlich da am Zweifeln bin, wo ich merkte, dass mich das Ganze eigentlich, das ersteigt das, was ich gelernt habe an Gott Vertrauen in meinem Leben. Plötzlich wurden mir die Ausweite bewusst von dem, was wir machen und auch die finanziellen Ausweiten. Und wir haben heute über 50 Leute angestellt bei Brazilian Kids Care, vollzeitlich. Und wisst ihr, und plötzlich, als mir das bewusst wurde, da hat der Herr zu mir zu reden begonnen. Und dann musste ich diese Wahrheit auf mein Herz schreiben, dass Gott die Kinder viel mehr liebt als ich. Dass Gott die armen Kinder, die vergewaltigt werden, die abgelehnt werden, die auf der Straße sind, dass er sie viel mehr liebt, als ich sie liebe. Und da er sie viel mehr liebt, als ich sie liebe, wird er sie immer versorgen. Und wisst ihr, das wusste ich ja alles. Wusste ich ja alles. Wisst ihr, das habe ich ja alles auswendig gelernt. Das steht ja alles in der Bibel. Das sehen wir ja alles im Wort Gottes. Aber mein Herz hat es nicht erfasst und nicht ergriffen. Und was tat ich? Ich nahm mir die Zeit, mein Herz zu verändern, indem ich meditierte, indem ich mir die Wahrheiten des Wortes Gottes herausnahm und indem ich noch nicht mehr 5 weitere Verse auswendig lernte, sondern indem ich sie auf mein Herz schreibe. Gott, aus deiner Güte heraus versorgst du die Armen. Und wisst ihr, ich habe in meinem Herzen, in der Ruhe, mit meinen Augen geschlossen, habe ich immer wieder mich selbst dorthin begeben, auf diese innerliche Reise. Ich habe begonnen, die armen Kinder zu sehen. Ich habe begonnen zu sehen, wie wir noch ein Waisenhaus brauchen. Ich habe gesehen in meinem Herzen, wie wir noch ein Heim für die Kinder brauchen. Und dann habe ich diese Angst ganz einfach aufkommen lassen in mir. Um Gottes Willen, wer wird die Rechnungen zahlen? Um Gottes Willen, wie wird es weitergehen? Um Himmels Willen, wie werden die Kinder versorgt werden? Ja, was ist, wenn? Ich habe diese Angst in mir hochkommen lassen. Und das ist etwas, was so wichtig ist, meine lieben Freunde. Wisst ihr, wir versuchen die Angst zu bekämpfen oder zu ignorieren. Aber lebendig begrabene Gefühle sterben nie. Unser Herz hat mit Gefühlen und unser Herz hat mit Denken zu tun. Und wenn wir nicht ehrlich sind mit unseren Gefühlen, weil wir als Christen dazu erzogen wurden, wir dürfen nicht sagen, wie wir uns fühlen. Wir müssen immer sagen, es geht mir gut. Aber es geht uns ja gar nicht gut innen drinnen im Herzen. Und da habe ich gelernt, ganz ehrlich zu sein. Ehrlich mit mir selbst und mit Gott. Und alleine in meinem Stuhl, den ich so sehr liebe, zu sitzen einfach und anfangen, den Bibelvers, die Wahrheit des Wortes Gottes zu nehmen und nicht noch 5 dazu auswendig zu lernen, sondern meine Augen zu schließen und ganz bewusst mich dem hingeben. Ich sehe, wie die armen Kinder da sind. Ich mache das, ich verwende meine Vorstellungskraft. Wie sehr haben wir die Vorstellungskraft verteufelt? Aber wie müssen wir doch da lernen, dass das etwas gibt, was Gott uns geschenkt hat? Das Nachsinnen hat zu tun mit unserer Vorstellungskraft. Der müssen wir nachgeben. Das müssen wir verwenden, so wie Gott es will, dass wir sie verwenden. Und ich bin dann in meinem Stuhl gesessen, in Goiânia, wo wir früher gelebt haben. Heute leben wir in São Paulo. Und ich habe dann gesehen, ganz bewusst bin ich auf diese Reise gegangen. Ich habe mir innerlich das vorgemalt, wie wir jetzt noch die armen Kinder retten müssen und wie das nächste Waisenhaus kommt und wie da Rechnungen sind und wie wir die Rechnungen dann nicht bezahlen können. Und das kam dann diese Ängste hoch in mir, weißt du, um Himmels Willen, wie werde ich dastehen, wie werde ich das machen? Und als diese Ängste in mir hochkommen, dann habe ich ganz einfach Folgendes gemacht. Ich habe gesagt, Herr, diese Ängste sind nicht Teil meiner wahren Identität. Die sind nicht Teil des wahren Reinhard, der mehr ist als ein Überwinder, der ein Sieger durch Christus ist, der alles vermag durch den, der entkräftigt Christus. Die sind nicht Teil von dem wahren Reinhard. Die lasse ich jetzt los, die schicke ich jetzt weg. Die Bibel nennt das Ausziehen des Alten und Anziehen des Neuen im Kolosserbrief. Und dann habe ich ganz bewusst gesagt, diese Gefühle, die schaue ich mir jetzt an, die ignoriere ich nicht und die verdränge ich nicht, aber jetzt entscheide ich mich, dass diese Gefühle, die sind nicht Teil meiner wahren Identität. Und dann habe ich begonnen, einfach zu sehen, wie Gott versorgt. Ich selbst habe diese Entscheidung getroffen. Ich selbst schreibe die Wahrheiten auf mein Herz. Und ich selbst habe immer wieder in meinem Herzen gesehen, Gott, du bist so gütig, du bist so toll, du bist so liebevoll, du kümmerst dich wirklich um die armen Kinder. Und wisst ihr, ich werde nie vergessen, das kann ich nicht vergessen, wie nach etwa, ich weiß nicht, waren es 3 Wochen, waren es 4 Wochen, auf diese tägliche, mich einlassen auf mein Herz und merken, dass in Wirklichkeit das Herz zweifelt, dass Gott wirklich die Kinder immer versorgen wird und alle Rechnungen bezahlt werden. Und als ich immer mehr diese Wahrheit auf mein Herz schrieb, dass vom Psalm 68, Vers 10, dass aus deiner Güte heraus versorgst du die armen Kinder. Nicht, weil die Kinder eine Not haben, sondern weil du gut bist. Das ist deine Motivation. Gott ist dir nicht motiviert davon. Die Motivation, Gott ist dir Gutes zu tun, ist dir nicht, weil du eine Not hast, sondern weil er gut ist. Und wie oft kommen wir zu Gott hin von der Basis her, ich habe eine Not, daher brauche ich dich, damit er meiner Not begegnet. Aber mein lieber Freund, als ich erkannt habe in meinem Herzen, dass Gott dir nicht davon bewegt, berührt und motiviert ist, wie schlecht es mir geht und wie viel Hilfe ich brauche, sondern dass Gott davon bewegt und motiviert ist, wie gut er ist. Und er ist immer gut und nur gut und vollkommen gut. Und als ich diese Wahrheiten auf mein Herz geschrieben habe, ich habe dann selbst mir vorgestellt, wie der gute Gott sich um diese Kinder sorgt, weil er gut ist. Das hat in meinem Leben so eine Veränderung gebracht. Und dann kam es zu einem Punkt, wie ich euch schon erwähnt habe, den ich nie vergessen kann, nach einigen Wochen des täglich einfach treuen Meditierens. Übrigens, es gibt wissenschaftliche Beweise, dass wenn du 21 Tage lang 10 Minuten jeden Tag ganz stark dich auf eine Sache konzentrierst, in deinen Gedanken bewusst diese Dinge malst für 10 Minuten, dann ändert sich nach 21 Tagen deine DNA, was wiederum, hör dir das an, was wiederum die neurologischen Pfade und die Neuronen in deinem Gehirn verändert. Das wirkt im Negativen als auch im Positiven. Wenn du ständig die negativen Dinge nachsinnst in deinem Herzen und die so siehst, dann verändern sich tatsächlich die Neuronen deines Gehirns und die werden dann negativ, aber auch positiv. Und eines Tages, das war, als ich diese einige Wochen verbracht habe, dann sah ich so in meinem Herzen klar eine Vision, aber so klar eine Vision. Da kam Jesus zu mir. Wisst ihr, wenn man in einem Gewinnspiel irgendwo etwas gewinnt, dann wird einem dieser große Scheck übergeben, dieser riesengroße Scheck. Und Jesus kam auf mich zu und gab mir diesen riesengroßen Scheck mit einem Lächeln. Da stand mein Name drauf für Reinhard Hirtler. Dann stand drauf, es war unterschrieben, Jesus Christus mit roter Tinte. Sein Blut hat das doch bezahlt. Und mit einem riesen Lächeln gab Jesus mir diesen Scheck und ich nahm diesen Scheck, danke dann. Und ich sage, okay, jetzt ist meine Versorgung in meinem Herzen sicher, das heißt, sie wird auch nie fehlen. Und dann blickte ich mir diesen Scheck an, aber da stand kein Betrag drauf. Und ich sagte, Herr, du hast vergessen, den Betrag raufzuschreiben. Und der Herr sagt, nein, den setzt du ein. Was immer du brauchst, setzt du da ein. Das gehört alles dir. Meine lieben Freunde, von diesem Augenblick an war mein Herz sich so sicher, so sicher, so sicher, dass egal, was wir bauen müssen, egal, wie viele Kinder wir retten müssen, egal, wie viele Angestellte wir bezahlen müssen, egal, es wird immer alles da sein, was wir brauchen. Warum? Nicht, weil der Herr es jetzt so gesagt hat und der Herr es uns gegeben hat. Das hat er immer schon getan. Sondern weil mein Herz ergreifen konnte, was der Herr bereits für mich hat. Und darum denke mal, wir haben eine Salbe vom Heiligen und wir wissen alles. Alles, was du brauchst, ist bereits in dir drinnen. Denk mal, alles, was du brauchst, ist in dir drinnen, ist in dich hineingeschrieben. Jetzt ist die Frage, wie erleben wir das? Was hilft es mir, wenn mein Geist alles weiß? Was hilft es mir, wenn ich eine Salbung vom Heiligen her habe? Was hilft es mir, wenn ich alles Wissen intuitiv in mir habe? Ups, jetzt habe ich mein Wasser ausgeschüttet. Was hilft mir das alles? Es hilft mir gar nichts, wenn mein Herz es nicht ergreifen kann und ich es auch dadurch nicht erlebe. Ich möchte jetzt nicht unterbrechen, weggehen, neues Wasser holen. Wenn sich meine Stimme etwas kratzig wirkt, dann macht euch darüber keine Gedanken, okay? Wenn ich jetzt zu Hause wäre, könnte ich das tun. Wir würden das dann dem Video-Editor geben und zum Videomaker. Die würden das alles schön editieren und rausschneiden. Aber so muss ich jetzt einfach mit dem leben, wie ich bin. Wenn nur die wichtigsten Sachen hier wegziehen. Ich sitze nicht zu Hause, ich bin ja in einem Haus für jemand anderen, damit hier zumindest nicht die Sachen kaputt werden. Okay, das Wasser wischen wir später auf. Also meine lieben Freunde, wie geht das? Wenn mein Geist alles weiß, ist das ja wunderschön, aber es hilft mir gar nichts. Es hilft mir gar nichts, wenn ich es im Leben nicht erlebe. Und im Leben erleben kann ich es nur, wenn es mein Herz ergriffen hat. Ständig kommt die Information von meinem Geist, dass ich geliebt bin, dass ich angenommen bin, dass ich vollkommen bin. Mein Geist weiß das. Ständig kommt die Information, dass ich geheilt bin in seinen Wunden. Aber nur weil mein Geist das weiß, wird sich das in meinem Leben nicht auswirken. Schau mal, was Lukas Kapitel 6, Vers 45 sagt. Lukas 6, Vers 45 sagt Folgendes. Lukas 6, Vers 45. Der gute Mensch bringt aus dem guten Schatz seines Herzens das Gute hervor. Und der böse Mensch, der bringt aus dem bösen Schatz seines Herzens das Böse hervor. Denn wovon das Herz voll ist, davon redet der Mund. Denk mal über diese Aussage nach. Der gute Mensch, der bringt nicht das Gute, den guten Schatz aus seinem Geist hervor, obwohl er in meinen Geist gelegt ist. Er bringt ihn aus seinem Herzen hervor. Darum, das, was wir heute leben, ist im Grunde genommen nichts anderes als ein Ausdruck, das, was unser Herz glaubt. Und ich sage den Leuten immer, was du heute in deinem Leben erlebst, hat im Grunde genommen nichts zu tun mit deiner Vergangenheit. Hat im Grunde genommen nichts zu tun mit deiner Kindheit. Wie du aufgewachsen bist, wenn wir nicht aufhören aus der Opferrolle heraus, wenn wir nicht beginnen aus der Opferrolle herauszutreten, wenn wir nicht aufhören uns als Opfer unserer Vergangenheit zu sehen, als Opfer unserer Kindheit, als Opfer unseres Missbrauchs, als Opfer von was weiß ich wo alles, dann werden wir niemals in unserem Leben alles das erleben, was Gott für uns hat. Du bist kein Opfer. Das bist du nicht. Aber Rainer, das und das und das und das wurde mir angetan. Ja, ich habe auch viel Böses erlebt in meinem Leben. Ich habe keine Verantwortung, das muss ich immer wieder betonen, für das, was andere Menschen mir antun. Darauf habe ich oft gar keinen Einfluss. Manchmal kann man sich schützen, manchmal nicht. Darum geht es nicht. Es geht immer darum, was erlaube ich, dass das, was Menschen mir angetan haben, was erlaube ich, dass das, was Leben mir angetan hat, was erlaube ich, dass davon auf mein Herz geschrieben wird. Wenn ich von meinem Vater das Leben lang abgelehnt werde und wenn ich von meiner Mutter das Leben lang abgelehnt werde, werde ich nicht. Aber nehmen wir nur mal an. Nehmen wir nur mal an, du hast nie Liebe empfangen, nur Ablehnung. Nur Ablehnung, nur Ablehnung. Dein ganzes Leben. Dann ist das nicht ein wahres Problem. Aber Rainer, das ist ein Problem. Der Arme wurde immer abgelehnt. Nein, wenn du so denkst, mein lieber Freund, dann ändert sich dein Leben nicht und dann kannst du dich 100-mal bekehren, dann kannst du 100 Jahre Christ sein, dein Leben ändert sich nicht. Weil nur weil dein Geist jetzt neu geboren ist, mit Gott verbunden ist und dein Geist jetzt alles weiß, das von Gott kommt, heißt das noch nicht, dass du das auch erfährst. Erfahren wirst du nur, was dir gehört, wenn es dein Herz ergreift. So simpel ist das. Es muss die Wahrheit im Herzen werden. Und was geschieht? Wir erlauben es, dass die Ablehnung der Vergangenheit und der Menschen, wir erlauben es, dass die schlimmen Emotionen, die wir erlebt haben in der Kindheit, wir erlauben es, dass das zu Wahrheiten wird in unserem Herzen. Und da müssen wir lernen, 100% loszulassen und zu vergeben und die Sache wirklich so loslassen und nicht nur loslassen, das genügt nicht. Jetzt habe ich in der Schweiz mit einer Dame geredet, die hat gesagt, Reinhard, ich habe vergeben, aber ich werde das trotzdem nicht los, ich komme darüber nicht hinweg. Ich habe denen vergeben, die mich in meiner Kindheit immer wieder abgelehnt haben, aber ich komme einfach nicht darüber hinweg, dass ich mich geliebt und angenommen fühle. Ja, vergeben ist ja ganz, ganz wichtig. Darüber gibt es gar keine Debatte und Diskussion, ist sehr wichtig. Aber nur weil du vergeben hast, heißt das noch lange nicht, dass dein Herz eine neue Wahrheit ergriffen hat. Diese neue Wahrheit, die musst du jetzt auf dein Herz schreiben. Wie ich es euch gesagt habe, mit den Finanzen, du machst das ganz einfach. Du nimmst die Wahrheit des Wortes Gottes und beginnst darüber nachzusinnen. Du schließt deine Augen am besten gleich morgens, wenn du wach wirst und abends vor dem Einschlafen. Da sind wir am ruhigsten, am entspanntesten, da ist unser Herz am empfänglichsten für neue Nachrichten. Darum ist es für mich völlig absurd, die Nachrichten zu schauen oder einen Film zu schauen und dann abzudrehen und einzuschlafen. Damit machen wir unser Herz so kaputt. Sondern wenn wir lernen am Abend, bevor wir einschlafen. David sagte uns, ich sinne nach am Bett, ich meditiere an meinem Bett, auf meinem Lager. Und wenn wir die Zeit einfach nehmen und darüber nachsinnen, wie wir von Gott geliebt und angenommen sind und geschätzt werden und bedingungslos akzeptiert werden. Ja, aber Reinhard, ich fühle das nicht. Und wisst ihr, und genau hier ist das Problem. Leute sagen, ich fühle das nicht und sie denken, deshalb ist es für mich nicht die erlebte Wahrheit. Aber du bist ja verantwortlich für was du fühlst. Hast du das gewusst? Als ich das den Leuten von unserem Herz Veränderungswochenende gezeigt habe, nicht nur erklärt habe, sondern wirklich vorgezeigt habe durch Experimente, da haben wir so gewaltige Dinge erlebt. Nämlich wir denken, wir sind nicht verantwortlich, was wir fühlen. Wir denken, wir sind für unsere Emotionen nicht verantwortlich. Wir denken, wir können nichts dafür, dass wir uns halt so abgelehnt fühlen. Doch, wir können schon was dafür. Mein Freund, wir müssen Verantwortung übernehmen, auch für das, was wir fühlen. Aber Reinhard, was kann ich dafür, wenn ich mich so fühle? Doch, es ist deine Verantwortung. Schau, ich werde was erklären. Die Gefühle, die folgen unseren Meditationen. Und oft machen wir so, dass wir es erlauben, unseren Meditationen, unseren Gefühlen zu folgen. Wir gehen wohin, wir fühlen uns abgelehnt und was tun wir? Wir denken jetzt, dass wir abgelehnt sind. Wir entscheiden uns, jetzt darüber nachzusinnen. Der hat mich so abgelehnt. Der hat mich nicht mal angesprochen. Der hat meine Nachricht nicht beantwortet. Und wir beginnen jetzt, das erste Gefühl kommt, wir fühlen uns abgelehnt. Und jetzt entscheiden wir uns ständig darüber nachzudenken, wie der uns abgelehnt hat. Und was machen wir? Dadurch schreiben wir die Botschaft auf unser Herz. Und unser Herz hat mit Gedanken und Emotionen zu tun. Und jetzt fühlen wir uns auch abgelehnt. Jetzt sind wir überzeugt, wir sind abgelehnt. Stell dir mal vor, was geschieht in dem Augenblick, wo du reingehst in einem Raum und die Leute behandeln dich nicht so, wie du dir es erwartet hast oder wie du es möchtest. Oder vielleicht auch nicht so, wie es dir zusteht. Und in diesem Augenblick fühlst du dich missverstanden und abgelehnt. In diesem Augenblick kannst du die Entscheidung treffen und Folgendes in dir sagen. Du brauchst gar nichts laut sagen. Ich hab so am Anfang hat das meine liebe Debbie so frustriert. Weil ich gelernt habe, mir das so wichtig, mein Herz zu verändern. Wir fuhren mit dem Auto 4-5 Stunden und kein Wort wechselte ich mit ihr, weil ich ständig einfach in meinem Herz war. Ich nenne das, ich gehe in meine Herzzone. Ich fuhr da dorthin und ich verband mich mit meinem eigenen Herzen und da trat ich ein und ich fühlte und spürte mein Herz und ich meditierte und veränderte mein Herz. Und wisst ihr, stell dir mal, du gehst in einen Raum, die lehnen dich ab, die misshandeln dich auch, die handeln völlig falsch dir gegenüber und das erste Gefühl ist, missverstanden, abgelehnt, sowas habe ich mir nicht verdient. In diesem Augenblick musst du eine simple Entscheidung treffen. Und du sagst ganz ruhig in dir, ich vergebe, ich lasse das los, ich halte dir gar nichts vor. Ich bin verantwortlich für mein Herz. Und jetzt werde ich ganz einfach nicht daran denken, wie du mich abgelehnt hast, sondern daran denken, wie sehr Gott mich liebt und angenommen hat. Deine Ablehnung mir gegenüber ist nicht mein Problem, das ist dein Problem. Mein Problem ist, was ich damit in meinem Herz mache. Und wisst ihr, am Anfang braucht das einfach Übung. Jede neue Gewohnheit braucht Übung. Aber wenn wir das einfach als Teil unseres Lebens machen, es wird so flott gehen, so schnell gehen, dass das wird eine ganz natürliche Reaktion. Und plötzlich wird das so normal sein, dass unser Herz sich gar nicht mehr daran stößt, was andere jetzt uns gegenüber tun. Das tut uns gar nichts mehr. Umstände berühren uns nicht mehr, weil unser Herz weiß, wir sind geliebt, wir sind angenommen, wir sind akzeptiert. Wir brauchen nicht mehr Liebe und Zuwendung von irgendjemandem, um uns geliebt zu fühlen. Aber diese Botschaft schreibst du auf dein Herz. Dann musst du einfach diese Gefühle der Ablehnung, du musst ihnen ins Auge schauen. Vergrab sie nicht, ignoriere sie nicht. Sag nicht, nein, ist ja alles okay, ist nicht alles okay. Wenn mein Herz sich abgelehnt fühlt, ist nicht alles okay, dann ist ein Mist in meinem Herzen. Und wenn wir vergeben und loslassen und wenn wir uns am abgelehntesten fühlen, bewusst dem Herrn innerlich zu danken für seine Annahme, im Herz zu sagen, oh Herr, ich bin geliebt, ja, ich sehe mich geliebt, ich sehe mich umarmt. Und so schreiben wir neue Wahrheiten und neue Glaubensmuster auf unser Herz. Wisst ihr, ich habe gelesen von einer Frau, die immer krank war, die war eine erwachsene Frau, ständig krank und die hat alles versucht, um Heilung zu empfangen. Die ging zu allen Ärzten und niemand konnte ihr helfen. Und irgendwann gab es mal einen Arzt, der wusste, dass hinter diesen chronischen Krankheiten ja viel mehr steht als ein körperliches Leiden. Und der hat dann herausgefunden, dass sie als Kind immer kränklich war. Sie war sehr, sehr kränklich. Und irgendwann war ein Doktor, der sauer auf sie war, der hat ganz einfach gesagt, die wird immer krank sein. Und die hat diese Wahrheit, die hat diese Lüge auf ihr Herz geschrieben. Die hat dieses Wort, die Worte dieses Doktors als Kind auf ihr Herz, in ihr Herz aufgenommen und da reingelassen. Hör zu, meine Freunde, was andere Leute über dich sagen, ist nie das Problem. Das Problem ist, was tust du damit in deinem Herzen? Wenn du es nicht zu Herzen nimmst, was die anderen über dich sagen, dann macht das gar nichts. Sie können den ganzen Tag schimpfen, fluchen über dich. Schlimm wird's, wenn du es in dein Herz hineinlässt. Wenn du anfängst, darüber nachzusinnen und zu fühlen, was die gesagt haben. Ich habe eine Sache gelernt, die hat mir so viel geholfen. Wenn der andere, was der andere denkt, fühlt und sagt mir gegenüber, das drückt gar nichts von meinem Herzen aus. Das drückt sein Herz aus. Und sein Herz ist sein Problem. Darum ist es für mich gar nicht schwer, wenn Leute, was weiß ich, für alle Dinge über mich sagen und ins Internet stellen und mich als was weiß ich was alles bezeichnen. Das tut mir überhaupt nichts mehr heute. Gar nichts, weil ich bin mir so bewusst, der Arme, ich muss für ihn beten, dass er zufrieden kommt. Wenn er sich so sehr stößt an den Dingen, die ich verkündige, die ich predige und sage, dann hat der arme Mensch doch ein Problem in seinem Herzen. Und dann habe ich Mitleid und Mitgefühl mit ihm und kann ich beten, dass der Herr ihm einfach zufrieden kommen lässt. Es geht jetzt gar nicht darüber, dass ich richtig predige und er falsch ist. Darum geht es gar nicht. Es geht darum, dass der Menschen sind, der ihr Herz ist so tief verwirrt und verletzt aufgrund von Aussagen, die ich gemacht habe, dass die armen Kerle jetzt nicht einmal in Frieden und Liebe ihr Leben leben können. Und wisst ihr, ich habe wirklich Mitgefühl mit diesen Leuten. Warum? Weil ich gelernt habe, was du tust, drückt dein Herz aus. Was ich tue, drückt mein Herz aus. Und in dem Augenblick, wo ich reagiere auf diese Dinge, macht es gar nichts anderes, als jetzt stellt mir einen Spiegel vor. Ständig haben wir Spiegel in unserem Leben, nämlich die Reaktion, die aus uns herauskommt, über gewisse Umstände, über gewisse, was Menschen tun. Jede Reaktion von dir ist nichts anderes als ein Spiegel deines Herzens. Vergiss das nie. Und anstatt den ganzen Tag über Spiegel zu zerschmettern und sagen, aber der hat's gemacht, aber der war schuld, aber der, da zerschmettern wir nur Spiegel. Schau einfach mal in diesen Spiegel. Wenn immer du falsch reagierst, hat das nichts zu tun, was andere Menschen getan haben. Hat das nur damit zu tun, was in deinem Herzen drin ist. Und wenn du in den Spiegel reinschaust und sagst, ups, da muss was verändert werden. Nur dann kannst du beginnen mit der Veränderung. Und wenn du dir mal selbst bewusst machst, egal was wer, wann, wo gegen mich tut, das drückt sein Herz aus, hat nichts mit mir zu tun. Ich bin am Ende des Tages für Gott verantwortlich. Wenn ich gegen dich gesündigt habe, dann muss ich für meine Sünde Verantwortung übernehmen. Ich werde aber nicht für deine Reaktion auf meine Sünde Verantwortung übernehmen. Das ist dein Herz. Ich werde ihm Vergebung bitten. Damit habe ich gar kein Problem. Ich habe kein Problem sagen, Leute, vergib mir, das habe ich falsch gemacht oder falsch gesagt. Aber wie du auf mich reagierst, diese Verantwortung werde ich nie übernehmen. Denn das erdrückt dein Herz aus. Und wenn wir nur lernen würden, mein Herz ist meine Verantwortung, dein Herz ist deine Verantwortung. Plötzlich sind wir gar nicht mehr verletzt von was andere Leute tun. Also wenn wir dann uns abgelehnt fühlen, wie immer wir uns auch fühlen, wenn wir in diesem Augenblick Verantwortung übernehmen, auch für unsere Gefühle und nicht jetzt unsere Gedanken nach den Gefühlen nachfolgen lassen, wisst ihr, was geschieht? Unsere Gefühle ändern sich. Denn im Augenblick, wo ich mich abgelehnt fühle, wirklich fühle, weil du das falsch getan hast, ganz bewusst diesen Gedanken jetzt nicht nachgebe, sondern die Gefühle einfach ins Auge schaue und sage, ja, ich fühle mich wirklich abgelehnt, aber wie schön, dass ich das vergeben darf. Wie schön, dass ich das loslassen darf. Wie schön, dass ich mich vom Herrn geliebt und angenommen wissen darf. Plötzlich ändern sich meine Gefühle und ich fühle mich gar nicht mehr abgelehnt. Schau mal, was Sprüche 29, Vers 11 uns hier ganz klar sagt. Sprüche 29, Vers 11 sagt, ein Tor lässt all seinen Unmut, eine andere Übersetzung sagt, all seinen Gefühlen freien Lauf. Aber ein Weiser hält ihn zurück. Stell dir vor, wenn du dich, wie immer du dich auch fühlst, verletzt, abgelehnt, missbraucht, nicht wichtig, nicht ernst genommen, arm, was war es immer auch, wenn, wie immer du dich fühlst, Nur ein Tor lässt seinen Gefühlen freien Lauf. Ein Weiser hält sie zurück. Wie hältst du die Gefühle zurück? Indem du aufhörst, deinen Gefühlen Gedanken hinzuzufügen. Ja, du entscheidest, was du denkst. Und aufhören, Gedanken zuzufügen an meine Gefühle geht nicht, indem wir die Gedanken bekämpfen. Okay, das denke ich jetzt nicht. Nein, das denke ich nicht. Je mehr du das tust, desto mehr wirst du das denken. Gefühle, meine lieben Freunde, und Gedanken sind Energie. Das ist heute wissenschaftlich messbar. Wenn die dich anhängen an ihre technischen Geräte, ich habe das immer wieder erlebt in dem Institut, wo ich so viel gelernt habe. Wenn die dich anhängen an ihre technischen Geräte, die können deine Gedanken tatsächlich messen. Die sind elektromagnetisch messbar. Und was du denkst, mein lieber Freund, und was du fühlst, ist messbar. Da es messbar ist, ist es Masse. Und die Physik hat uns ganz klar gemerkt, Masse kann nicht zerstört werden. Sie kann aber verändert werden. Und anstatt zu versuchen, Gedanken und Gefühle zu zerstören und wegzukriegen, das geht ja gar nicht. Wie soll das gehen? Das ist Masse und Masse kann nicht zerstört werden. Und anstatt versuchen, sie zu bekämpfen, was wir tun müssen, wir müssen sie ändern. Masse kann verändert werden. Und wir schreiben unsere negativen Gefühle in positive Gefühle um. Indem wir bewusst denken, was Gott über uns sagt. Mein Freund, wir machen es so kompliziert, wenn es so simpel ist. Ich sehe die Seele nicht als der Teil, mit dem wir fühlen. Ich weiß, das ist so die gängige Meinung, dass unsere Seele ist unser Verstand, unsere Seele ist unsere Gefühle und unsere Seele ist unser Wille. Ich sehe die Seele ganz anders. Und du hast natürlich die Freiheit, mit mir nicht übereinzustimmen. Logisch hast du die. Ich habe früher auch gedacht, Seele ist Gedanke, Wille und Gedanke, Wille und oder Verstand, Wille und Gefühle. Das habe ich einfach so nachgesagt, ohne es selbst nachzuforschen. Aber nach vielen Nachforschungen bin ich für mich persönlich zum Entschluss gekommen, dass die Seele nichts anderes ist als mein freier Wille. Meine Fähigkeit zu entscheiden, frei zu denken und frei zu entscheiden, so wie Gott in mir gegeben hat. Als er mich in sein Ebenbild geschaffen hat und den Atem eingehaucht hat, seinen lebendigen Odem, da wurde der Mensch zu einer lebendigen Seele. Das heißt, von diesem Augenblick an konnte der Mensch jetzt frei entscheiden und denken, was er mit seinem Leben macht. Und wisst ihr, das Denken und die Gefühle, die gehen aus dem Herz aus. Darum müssen wir auf unser Herz achten. Wenn wir ständig diese negativen Gedanken in unser Herz hineinlassen und darüber nachsinnen, wie böse doch der zu mir war und wie schlimm meine Zukunft ist und was jetzt ungewiss alles auf mich zukommt und wie die Regierung jetzt noch mehr kontrollieren wird. Meine lieben Freunde, es ist doch verrückt, wenn ich sehe. Für mich ist es verrückt, gibt es gar keinen Sinn, wenn ich sehe, wie die Christen reagieren, nur weil die Welt von einem kleinen Virus befallen ist. Und wisst ihr, ich kann das nicht mal nachvollziehen. Am Anfang konnte ich es nicht nachvollziehen, jetzt kann ich es nachvollziehen. Natürlich, wir fühlen uns hoffnungslos, wir fühlen uns orientierungslos, wir fühlen, dass es wird alles schlimmer und alles chaotischer. Wisst ihr warum? Wisst ihr, warum wir das fühlen? Weil wir das in Wahrheit auf unser Herz geschrieben haben. Ich schaue keine Nachrichten, grundsätzlich nicht, Punkt, aus, Ende, schaue ich nicht. Aber Reinhard, du musst dich doch informieren, was auf dieser Welt vorgeht. Ich hole mir viel lieber die Information vom Himmel. Viel lieber will ich wissen, was der Himmel sagt über die Zukunft unserer Länder. Das bringt mir viel mehr Mut und gibt mir viel mehr Zuversicht. Diesen anderen Mist auf mein Herz zu schreiben, das brauche ich nicht. Wisst ihr, Leute sagen das, jenes. Ich weiß eigentlich nicht, was los ist. Wenn ich wohin reisen muss, dann informiere ich mich, bevor ich reisen muss, wie kann ich dorthin kommen. Aber ich lasse mir doch nicht ständig diese Wahrheiten in mein Herz hinein. Dann habe ich nichts außer Angst und Gefühle des Negativen. Leute haben so viel Angst vor der Impfung. Ich habe weder Angst vor der Impfung, noch, ich habe gar nichts. Ja, aber das ist doch der Antichrist und das Zeichen des Tieres und. Alle diese E-Mails, die ich bekomme, all diese Nachrichten, mit all diesen Links, wo alles diese Verschwörungstheorien verbreitet werden. Wisst ihr, was ich mit denen immer tue? Ich verwende meinen Lieblingsknopf. Delete. Löschen. Aber Reinhard, warum? Du spielst so Vogelstrauß, du vergrabst deinen Kopf im Sand. Nein, gar nicht. Ich vergrabe meinen Kopf nicht im Sand. Ich habe meinen Kopf im Himmel. Warum soll ich das meinem Herzen antun? Das tue ich meinem Herzen nicht an. Mein Herz ist mir viel zu wertvoll dafür, dass ich es vergiften lasse. Mir war von Anfang an klar, dass das größte Problem in dieser ganzen Geschichte ist die Angst. Und das hat sich meine Meinung gar nicht geändert. Und es ist mir wirklich, ich kann meine Meinung nicht ändern, weil je mehr ich darüber nachsinne und bete, desto klarer wird es mir, dass die Angst tötet die Menschen. Denk mal drüber nach. Die Bibel sagt, das Herz des Menschen versagt aufgrund von Furcht. Was geschieht? Die Leute haben heute ein Symptom, das Corona sein könnte. Und bevor sie überhaupt noch wissen, ob sie Corona haben, hat die Angst ihr Herz ergriffen. Was geschieht in dem Augenblick, wo die Angst dein Herz ergreift? Dein Immunsystem wird sofort abgesperrt. Was geschieht, wenn dein Immunsystem nicht mehr funktioniert? Dann kann dein Körper keinen Virus mehr bekämpfen. Als dieser Virus meinen Körper ergriff, das Erste, was ich tat, ich habe mein Herz verschlossen vor der Angst. Ich habe gemerkt, dass der Virus kann mir nichts tun, wenn ich nicht die Angst in mein Herz lasse. Und ich ließ die Angst nicht in mein Herz. Und ich habe am eigenen Leib erlebt, ich habe es selbst miterlebt. Mitten drin stand ich. Mit all den Symptomen und ich habe so miterlebt, wie der größte Kampf war nicht gegen den schlaffen Körper und die Atmungsnot. Der größte Kampf war die Angst, auf keinen Fall in mein Herz zu lassen. Und als ich auf dem Bett lag und nicht atmen konnte, da habe ich ganz bewusst bin ich in mein Herz gegangen und habe ich mein Herz zur Ruhe gebracht und dann ging das Atmen auch wieder. Und immer wieder habe ich mein Herz selbst zur Ruhe gebracht. Ich habe den Daniel jetzt gesagt beim Herfliegen nach Europa, ich habe gesagt, Daniel, ich verpasse lieber das Flugzeug, als mir den Frieden in meinem Herz rauben zu lassen. Viel lieber. Lieber verpasse ich jedes Meeting, jedes Flugzeug und jedes einzelne Programm, das ich organisiert habe, als mir den Frieden aus dem Herzen rauben zu lassen. Und wir lassen uns ständig den Frieden vom Herzen zu rauben, weil wir all diese Dinge reinlassen in unser Herz, anstatt unser Herz zu schließen. Wenn ich negative Informationen irgendwo höre, mitten unter den Leuten, wo ich oft sitze, weil da so geredet wird und ich kann da nicht raus aus diesem Raum, ich sitze da ganz still und in mir drinnen sage ich, da mache ich jetzt mein Herz zu. Die Information, die geht nur bei den Ohren rein, weiter geht sie nicht, ins Herz geht sie nicht. Und während die Leute über alle diese Dinge reden, behüte ich und bewahre ich mein Herz. Meine lieben Freunde, unser Geist weiß alles, aber wenn der Geist, der kann 100-mal wissen, du bist geheilt, der kann 100-mal wissen, du bist geliebt, der kann 100-mal wissen, du bist versorgt, wenn dein Herz nicht das glaubt, sondern das Gegenteil glaubt, dann kommt diese Tatsache nicht nur nicht rüber, sie kommt auch falsch rüber. Dann wirst du Dinge falsch interpretieren. Wenn du Dinge erlebst, dann wirst du sofort in deinem Herzen glauben, ah, Gott hat mich jetzt gestraft. Ah, Gott hat mir jetzt was angetan, weil ich nicht gut war. Aber wenn mein Herz das Richtige glaubt, dann kommt auch die Wahrheit von meinem Geist richtig drüber. Dann werde ich auch die Dinge richtig interpretieren. Also denk daran, mein lieber Freund, du bist verantwortlich für alle deine Gefühle, indem du nicht erlaubst, dass die ersten Gefühle, die in deinem Herzen sind, dass du jetzt Gedanken diesen Gefühlen nachlaufen lässt. Und wenn du das mal erkennst und wenn du dich genau hier abstaubst und wenn du genau hier vergibst und loslässt und dich entscheidest zu lieben und wenn du dich dann entscheidest, Gedanken zu denken, so wie Gott sie über dich und über deine Umstände denkt, nämlich du bist mehr als ein Sieger, du bist mehr als ein Überwinder, dann ändert sich auch deine Gefühle. Und wisst ihr, wir müssen lernen, wirklich auch Verantwortung zu übernehmen für das, was wir fühlen. Denn dein Fühlen hat mit Gedanken zu tun. Und du bist verantwortlich für das, was du denkst. Wisst ihr, wie oft ist es auch so in unserem Zusammenleben, im Umgang miteinander, dass wir die emotionalen Schulden des anderen begleichen müssen? Ja, das ist so. Darum ist es ja so gut, in Beziehung zu stehen. Darum ist es so gut, mit anderen Menschen zusammen zu sein, die nicht heil sind im Herzen. Warum ist das so gut? Aber Rainer, das ist doch nicht fair, dass ich die Schulden des anderen zahlen muss. Ja, es ist auch nicht fair, dass Christus ans Kreuz gehen musste für dich. Die Liebe ist so. Und wisst ihr, dass wenn wir verstehen, dass wir haben emotionale Schulden, was bedeutet das, emotionale Schulden? Die falschen Wahrheit, die falschen Lügen, die wir aufs Herz geschrieben haben, die Traumas, die wir nicht losgelassen haben, die inneren Verletzungen, die wir nicht angeschaut haben. Was geschieht? Wir machen eine neutrale Handlung, die löst in den anderen eine Reaktion aus, die uns oft erstaunt. Wisst ihr warum? Weil der seine Dinge im Herzen nicht aufgearbeitet hat. Und wenn ich diesen Mann erinnere oder diese Frau erinnere an unaufgearbeitete Dinge in ihrem Herzen, dann wird sofort das Herz darauf reagieren. Ich kann eine neutrale Aussage machen. Ich kann eine Aussage machen, die gar nicht negativ ist, aber du kannst den komplett negativ auffassen. Warum? Weil dein Herz nicht in Ordnung ist. Und was geschieht dann? Dann bezahle ich deine emotionalen Schulden. Dann liebe ich dich trotzdem, auch wenn du jetzt reagierst gegen mich. Dann vergebe ich dir trotzdem. Dann nehme ich dich so an, wie du bist. Wisst ihr, es ist eine sehr, sehr feine Linie. Eine feine Linie, bereit zu sein, die emotionalen Schulden des anderen zu bezahlen, weil wir einfach bedingungslos lieben. Und zwischen dem anderen erlauben, aufgrund seiner unaufgearbeiteten Probleme des Herzens mich zu manipulieren. Feine Linie, aber sehr wichtig, diese Linie auch zu verstehen. Ich bin am Ende meines Lebens bin ich dafür verantwortlich, welche Entscheidungen ich getroffen habe und wie ich mein Leben vor Gott gelebt habe. Und wenn ich mich von anderen manipulieren lasse, bin ich dafür verantwortlich. Darum, ich lasse mich von anderen nicht manipulieren, aber ich bin sehr bereit, liebevoll ihnen zu begegnen, wenn sie mit ihren emotionalen Mist dann mir gegenüber nicht so reagieren, wie sie eigentlich hätte reagieren sollen. Dann vergebe ich, dann liebe ich, dann drücke ich, dann nehme ich in die Arme, dann tue ich Gutes. Aber manipulieren lasse ich ihm nicht. Meine Entscheidungen treffe ich nicht, weil der andere jetzt eingeschnappt ist oder sauer ist, weil der andere beleidigt ist. Meine Entscheidungen treffe ich, weil ich sie so vor Gott richtig treffen muss. Und wisst ihr, wenn wir das lernen können, dann können wir die Leute in die Arme nehmen und sagen, nein, mache ich nicht. Ich habe jetzt so eine herrliche Geschichte gehört, soeben jetzt von einer Dame in der Schweiz, die mir sie persönlich erzählt hat. Die hat zu mir gesagt, Reinhard, ich habe so viel gelernt von dir in Betreff dem Herzen. Das hat mein Leben so verändert, so tiefgründig verändert. Und sie sagte dann Folgendes, sie sagte, mein kleiner Junge, ich habe jetzt vergessen, wie alt er war, ob er 4 Jahre ist oder 6 Jahre. Sie sagte, mein kleiner Junge, der kam zu mir ins Bett, 5 Uhr morgens. Und er wollte unbedingt um 5 Uhr morgens mit mir kuscheln. Und sie sagte zu mir, ich sagte zu ihm, nein, die Mama braucht ihren Schlaf, jetzt ist 5 Uhr morgens und die Mama braucht jetzt den Schlaf, du kannst jetzt nicht hier bei Mama kuscheln. Und der Junge wurde dann sauer, der wurde dann so richtig sauer und beleidigt und hat die Mama manipulieren wollen. Aber die Mama, die blieb fest. Die Mama hat gesagt, schau mein liebes Kind, ich lege dir die Matratze und eine Decke am Boden. Du kannst hier am Boden neben meinem Bett hier liegen. Aber die Mama wird jetzt ihren Schlaf brauchen und die Mama wird jetzt weiter schlafen. Und der war stinksauer, aber die Mama war einfach fest in dem. Mama schlief dann weiter. Als sie morgens aufstand, war der Junge sauer auf sie, so richtig sauer, weißt du? Und die Mama hat sich den Jungen dann hergeholt und hat gesagt, hör zu, die Mama liebt dich bedingungslos, da hat sich nichts geändert. Die Mama nimmt dich bedingungslos an, da hat sich gar nichts geändert, das ist die Wahrheit. Ich habe dich nicht ins Bett gelassen, weil die Mama ihren Schlaf brauchte, aber ich liebe dich bedingungslos. Und du, mein liebes Kind, musst dich jetzt entscheiden, ob du der Lüge glaubst, dass die Mama dich nicht bedingungslos liebt, nur weil du deinen Kopf nicht durchgesetzt hast, oder ob du in deinem Herzen ergreifst, dass die Mama dich doch liebst. Du musst dich in deinem Herzen entscheiden. Wenn du dich entscheidest, nicht sauer zu sein und die Wahrheit zu glauben, wird es dir sehr gut gehen. Wenn nicht, dann wirst du heute einen sehr, nicht so einen guten Tag haben. Und die Mama hat dem Jungen das Herz erklärt. Und der Junge hat das kapiert und der Junge hat gesagt, okay, das lasse ich los. Und die hatten einen wunderschönen Tag und eine schöne Beziehung. Und wie oft lassen wir uns manipulieren von anderem Zustand, vom Herzenszustand der anderen Leute? Lieben ja, vergeben ja, den emotionalen Schuld bezahlen, indem ich gern mal die Dinge runterschlucke. Ja, natürlich. Manipulieren? Nein. Denn ich kann nicht Verantwortung übernehmen für das, was in deinem Herzen zugeht. Also mein lieber Freund, wenn du lernen wirst, wenn du lernen willst, auch deine Emotionen zu verändern, erstens, du musst Verantwortung übernehmen für das, was du fühlst. Hör auf zu sagen, du fühlst dich so, weil die anderen schlecht waren. Du fühlst dich so, weil nach dem anfänglichen ersten Gefühl der Ablehnung hast du Gedanken darüber ständig in dir getragen, wie abgelehnt du wurdest. Und das hat dann die Wahrheit auf dein Herz geschrieben und dann wurde das Gefühl zu einer Emotion. Das Gefühl ist nicht das Problem ist, wenn das Gefühl zu einer Emotion wird. Und das Gefühl wird nur zur Emotion, wenn ich darüber nachsinne, wie ich mich fühle. Wisst ihr, Daniel hat gesagt, Rainer, es ist schon, du stehst immer quetschvergnügt auf, egal um welche Uhrzeit es ist. Schlafst kaum und du bist dann quetschvergnügt. Ich sage zu ihm, gestern hatten wir dieses Gespräch. Ich sage zu ihm gestern, du weißt erstens gar nicht, wie lange ich schlafe, weil das weißt du ja gar nicht. Du hast mich noch nie aufstehen gesehen. Dann sagt er, doch, ich sehe dich manchmal aufstehen, wenn ich nach Hause komme um 2 Uhr in der Früh. Aber ich sage dir, aber du weißt nicht, wie ich mich fühle, wenn ich mich aufstehe. Sagt er, doch, du bist immer so, einfach immer so glücklich und zufrieden. Und ich sagte zu ihm gestern, weißt du, Daniel, da gibt es Tage, da stehe ich auf, da fühle ich mich gar nicht wohl. Da fühle ich mich deprimiert, da fühle ich mich frustriert, da fühle ich mich überwältigt von der vielen Arbeit, da fühle ich mich überwältigt von der Verantwortung, da fühle ich mich überwältigt von allen den Dingen, die ich machen muss, die Schule des Prophetischen, das Buch, Brazilian Kids Care, Clayton und all die Dinge, für die ich Verantwortung habe, die Mitarbeiter, die ich führen muss. Und ich sagte zu ihm, manchmal stehe ich mich auf und ich fühle mich gar nicht gut, und er war ganz erstaunt. Und ich sagte, aber in der Regel braucht es nur ca. 15 Sekunden, bis ich mich gut fühle. Was, so schnell? Ja, so schnell. Wenn du lernst, mein lieber Freund, mit deinem Herzen gut umzugehen und Verantwortung zu übernehmen, dann ja, so schnell. Denn in dem Augenblick, wo ich mich gut fühle, sofort in diesem Augenblick, stoppe ich mich jetzt Gedanken, diesen Gefühlen hinzuzufügen. Ich denke nicht nachdem ich mich fühle. Wenn ich mich überwältigt fühle von der Aufgabe, dann denke ich nicht, wie überwältigt ich bin. Dem Augenblick stoppe ich mich und sage, Herr, oh, meine Kraft bist du. Du bist der, der mein Sieg ist. Und in diesem Augenblick ändern sich noch meine Gefühle. Und dann kommen die wahren Emotionen aus dem Herzen hoch. Ich bin siegreich, ich bin erfolgreich. Alles ist gut durch Christus. Mein Freund, wirklich, bitte, bitte, bitte, lass mich dir eindrücklichst sagen. Die Dinge, die ich lehre, die habe ich nicht nur seit fast 30 Jahren intensiv studiert, sondern die lebe ich, das ist Teil meines Lebens und es funktioniert. Glaub es mir, es funktioniert. Bitte, bitte, bitte, vertraue mir in diesem Bereich, es funktioniert. Wende es an, du wirst sehen. Also erstens, nimm Verantwortung für deine Gefühle. Zweitens, weigere dich als Opfer zu sehen. Solange du diese Einstellung in deinem Herzen festhältst, dass das, was du fühlst, hat zu tun mit dem, was du erlebt hast, wird sich nichts ändern. Wenn du aber Verantwortung nimmst und sagst, das, was ich fühle, hat damit zu tun, dass ich darüber nachgesinnt habe, was ich gefühlt habe und dadurch Emotionen auf mein Herzen geschrieben habe, dann kannst du Verantwortung übernehmen dafür und dann kannst du es ändern. Und dann entscheidest du dich bewusst, was du denkst. Du schreibst diese neuen Wahrheiten auf dein Herz. Und wenn du diese neuen Wahrheiten auf dein Herz schreibst, dann werden neue Gefühle sich mit deinen Gedanken vermischen und die werden zu neuen Emotionen dann sich umändern. Wisst ihr, wenn wir nur lernen könnten, wie großartig Gott unser Herz geschaffen hat und wie wunderbar wir gemacht wurden von Gott, und wie wir einfach das von Gott mitgegeben haben, wie wir uns verändern können und so Gott wohlgefällig leben können, dann wird sich unser Leben auch so danach ausrichten, dass wir das erleben, was Gott getan hat. Wisst ihr was? Immer wieder müssen wir den Herrn bitten, dass wir unser eigenes Herz sehen. Denn nur was du siehst, kannst du ändern. Im Grunde genommen sehen wir es ja ohnehin fast täglich durch unsere Reaktionen. Das ist der Spiegel. Und wisst ihr, wir müssen einfach immer wieder zu dem Punkt kommen, dass wir wirklich sehen wollen, wie unser Herz ausschaut und dann nicht in Verdammnis und nicht in irgendwelchen Selbstmitleid drinnen sitzen. Gott zeigt uns dann unser Herz hier nie, um uns schlecht fühlen zu lassen. Gott zeigt uns hier unser Herz nie, damit wir im Selbstmitleid versinken können. Gott zeigt uns unser Herz, weil er uns so sehr liebt, dass er will, dass sich das verändert, damit unser Leben dann auch wirklich herrlich wird und der Fülle ist. Unser Herz denkt nicht rational. Unser Herz denkt ganz einfach in Bildern. Und die Bilder, die wir in uns haben, so denkt unser Herz in Bildern, die werden dann weitergegeben an unser Gehirn, dort werden sie verarbeitet und was dort verarbeitet und prozessiert wird, geht dann an die Organe des Körpers weiter. Da gibt es wissenschaftliche Studien, die sagen, dass die Muster deines Herzens, die Gedanken deines Herzens und auch die Erinnerung deines Herzens, unser Herz hat ja ca. 60-70% Neuronen, über 40.000 Neuronen sind am Herz und auch jede Zelle unseres Herzens hat die Fähigkeit, sich an Dinge zu erinnern, was die Psychologie Unterbewusstsein nennt, nenne ich das Herz. Und die Erinnerungen, die Gefühle, die sind dort abgespeichert. Und wisst ihr, und wir können all das ändern. Und das Herz denkt mal in Bilder. Und da das Herz in Bilder denkt und nicht rational denkt, ist wichtig, wie du dich selbst siehst. Wie siehst du deine Zukunft? Wie siehst du die Zukunft deiner Umgebung? Weißt du, wie siehst du dich selbst? Wenn du dich hoffnungslos siehst, wenn du dich ausgeliefert siehst, wenn du siehst, dass die Regierung Kontrolle über dein Leben hat, dann wird genau das, was du dich im Herzen siehst, auch für dich Wahrheit werden. Ich sehe mich nicht als Opfer von irgendeiner Verschwörungstheorie, auch nicht von Opfer von irgendeiner Regierung. Jesus hat gesagt, unser Reich ist nicht von dieser Welt. Ich habe den Schweizern jetzt Folgendes gesagt. Stell dir vor, das Schlimmste würde eintreffen und du dürftest nichts mehr kaufen und verkaufen. Stell dir vor, das wäre das Schlimmste. Du möchtest dich nicht impfen lassen, jetzt kannst du nichts mehr kaufen und einkaufen. Wisst ihr was, im schlimmsten Fall, wisst ihr was geschehen kann? Im schlimmsten Fall, wenn du Wasser hast, dann hast du etwa ein 50-tägiges Fasten, dann bist du bei Jesus. Denk mal drüber nach. 50 Tage noch und du bist bei deinem geliebten Herrn. Nein, wir lassen unser Herz ergreifen von irgendwelchen Ängsten und Fürchten, was wird sein. Und wir grübeln darüber nach, wenn ich nicht mehr kaufen kann, wer wird mir das Essen geben? Wisst ihr, wenn ich diese Dinge höre, dann gehe ich in mein Herz und sage, oh Herr, ich kann im Fasten kann ich zu dir gehen. Wie schön wird das doch sein. Und wenn du auch kein Wasser kaufen könntest und kein Wasser zu trinken hättest, ja, dann brauchst du nur 5 Tage warten, bis du beim Herrn bist. Denk mal drüber nach. Es gibt nicht mal Sinn für uns Christen, Furcht zu haben in dieser Zeit. Es gibt nicht mal einen Sinn. Es gibt keinen Sinn. Die einzige Erklärung, warum wir so ängstlich geworden sind, ist, weil wir nicht gelernt haben, mit unserem Herzen umzugehen. Und darum, unser Herz ist wie der Wassertank. Und der Mund ist nichts anderes wie die Wasserleitung. Und was tun wir? Wenn das schmutzige Wasser rauskommt auf uns, dann versuchen wir ständig die Wasserleitung zu wechseln. Aber ich muss aufhören, das zu sagen. Mein lieber Freund, du kannst die Wasserleitung 100-mal auswechseln, wenn das Wasser im Wassertank schmutzig ist. Dann ändert das gar nichts, das wird immer wieder schmutzig rauskommen. Der gute Mensch bringt Gutes aus dem Herzen hervor, Lukas 6,45 haben wir gelesen. Und der Böse bringt Böses hervor. Denn wo das Herz voll ist, geht der Mund über. Aus der Wasserleitung kommt das Wasser raus, das drinnen im Tank ist. Und aus dem Mund kommen die Worte heraus, die im Herzen sind. Darum, wenn du dich dabei ertappst, dass du Dinge sagst und reagierst, denk immer daran, da muss ich jetzt den Wassertank ändern, damit der sauber wird, damit sauberes Wasser rauskommen kann. Und wisst ihr, wenn wir nur lernen, dass wir die Dinge sehen müssen, die wir sagen. Es ist so gefährlich, ich sage das jetzt mal ganz aufrichtig und ehrlich, das ist so wichtig. Es ist so gefährlich, Dinge ständig zu deklarieren, die unser Herz nicht glaubt. Ja, ich bin gesegnet mit jeder geistigen Segen, den Himmel zu werden. Der Reinhard hat das gesagt, es ist überbracht, es wurde mir gegeben, das ist ein Gottesfakt. Ja, das sage ich jetzt auch einfach so, solange bis ich es erlebe. Das ist höchst gefährlich. Wirklich höchst gefährlich. Warum ist das höchst gefährlich? Ich sage so gern, 3 kannst du nicht hinters Licht führen. Gott, dein Herz und deine Ehefrau. Die 3 wissen, was los ist. Das Herz weiß doch genau, was los ist. Wenn du ständig einfach nachplapperst die Gottfakten. Ich bin frei von der Sünde, ich bin frei von der Macht der Sünde. Ich bin gesegnet mit dem Segen des Himmelswelt. Mir wurde alles gegeben, Jesu Christi. Und dein Herz glaubt es nicht, dann wird sich dein Herz so verschließen, weil dein Herz sagt, das stimmt doch gar nicht. Das stimmt doch überhaupt nicht. Es gibt eine einzige Ausnahme, wo wir Dinge sagen dürfen, die unser Herz nicht wahrhaftig glaubt. Und das ist, wenn wir uns ganz klar bewusst sind, ich deklariere diese Dinge, weil sie Wahrheit sind, um mein Herz zu beeinflussen. Das heißt, ich mache ganz, ganz eine bewusste Entscheidung und sage, mein Herz, die Wahrheit ist, dass ich gerecht bin in Christus Jesus. Das ist die Wahrheit. Mein Herz, es ist mir völlig bewusst, du glaubst das nicht, aber ich werde es als Gottes Wahrheit deklarieren und ich werde dich, mein Herz, überzeugen, dass das tatsächlich die Wahrheit ist. Aber ohne diese bewusste Entscheidung, mein Herz zu überzeugen, diese Dinge einfach zu sagen, die sind nicht nur unproduktiv und kontraproduktiv, die sind sogar gefährlich. Weil irgendwann sagt dein Herz, das spiele ich nicht mehr mit. Also was musst du tun? Mein lieber Freund, wenn wir mehr Zeit verbringen würden, unser Herz zu überzeugen von dem, was Gott getan hat, als wir damit verbringen, Gott zu überzeugen, uns etwas zu geben, dann würde es uns viel besser gehen. Gott braucht von nichts mehr überzeugt zu werden. Gott braucht nicht überzeugt werden, dass du geheilt werden sollst. Gott braucht nicht überzeugt werden, dass du geliebt werden sollst. Gott braucht nicht überzeugt werden, dass du angenommen werden sollst. Gott braucht von nichts mehr überzeugt werden. Er ist so überzeugt, dass er das Kreuz geschaffen hat und Jesus dort ans Kreuz gehen ließ und dass er einen neuen Bund für uns geschaffen hat. Und Jesus, Gott ist völlig überzeugt von seiner Liebe zu dir. Nimm dir doch die Zeit, dein Herz zu überzeugen. Sinne darüber nach, sehe dich selbst in deinem Herzen, so wie Gott dich sieht. Erlaub diese Vorstellung einfach, ich sage es, lass sie spazieren gehen. Aber Reinhard, meine Gedanken wandern. Ist verrückt, wisst ihr, es ist so verrückt. Wir lassen unsere Gedanken im negativen freien Lauf, da lassen wir sie wandern. Aber wenn wir sie den Wahrheiten gottesgemäß wandern lassen, dann machen wir uns schlechtes Gewissen darüber. Denke mal drüber nach. Jesus hat gesagt, derjenige, der an mich glaubt, der wird die Werke tun, die ich auch tue, denn ich gehe zum Vater. Schreib diese Wahrheit auf dein Herz. Ja, wie schreibe ich sie denn auf mein Herz? Du musst das sehen. Bevor ich das erste Wunder gesehen habe, durch das Auflegen meiner Hände, habe ich Tausende gesehen, drin in meinem Herzen. Bevor ich die übernatürliche Versorgung für die Waisenhäuser gesehen habe, habe ich sie drin in meinem Herzen gesehen. Aber Rainer, darf ich meine Gedanken einfach so gehen lassen? Nicht nur darfst du, musst du. Wenn Jesus sagt, dass du größere Dinge tun sollst, als er sie getan hat, dann schließ deine Augen und beginne diese Wahrheit auf dein Herz zu schreiben. Sinne darüber nach, sehe dich doch hinauszugehen, die Hände auf die Kranken zu legen und dann lass den Gedanken freien Lauf in diese Richtung. Der Rahmen ist ganz einfach. Ich sage unseren Leuten auf der Schule der Prophetischen und übernatürlichen immer wieder, der Rahmen ist ganz einfach. Das, was Gott uns in seinem Wort verbietet, das tun wir nicht. So einfach ist das. Es gibt nur zwei Beschränkungen in deinem Leben, sage ich unseren Schülern ständig. Die erste Beschränkung ist, wenn Gott sagt, nein, das will ich nicht. Die zweite Beschränkung ist der Unglaube deines Herzens. Darüber hinaus gibt es keine Beschränkung. Gott sagt, betet die Engel nicht an. Wie wir mit den Engeln interagieren, was wir mit den Engeln erleben, wenn die Bibel mir keine andere Beschränkung auferlegt, außer sie nicht zu verehren, sie nicht anzubeten, warum legen wir uns dann selbst hunderttausende Beschränkungen auf? Was du in deinem Herzen sehen kannst, das wirst du auch erleben. Darum, wenn Jesus sagt, du sollst größere Dinge tun, größere Werke tun als er, wie erlebst du das, wenn du das im Herzen erfasst? Wie erfasst du das im Herzen, wenn du das darüber nachsinnst? Mach die Augen zu. Wisst ihr, ich habe am Anfang mich so schlecht gefühlt. Ich habe mir gedacht, um Gottes Willen, ich lache. Lass meine Fantasie da einfach freien Lauf. Ja, das sollst du ja. Wie oft lassen wir unsere Fantasie freien Lauf? Wir merken dabei, dass wir, oh, wir hegen böse Gedanken. Oh, wir hegen negative Gedanken. Oh, wir hegen diese Zweifelgedanken. Und wir lassen die Fantasie einfach laufen mit unseren Zweifeln. Wir lassen die Fantasie einfach laufen mit unseren Gedanken an Versagen. Wir lassen die Fantasie einfach laufen mit unseren Gedanken von abgelehnt sein. Ja, was wäre, wenn du die Fantasie laufen würdest mit Gedanken des Geliebt und Angenommenseins? Denn du bist es ja. Da gibt es keine Beschränkungen mehr, außer du legst sie dir selber auf. Und wenn wir die religiöse Denkweise endlich ablegen und loslassen und sagen, die Fantasie ist doch etwas, was Gott mir gegeben hat. Wisst ihr, weltliche Fantasie und christliche Meditation, der Unterschied ist ganz, ganz simpel, ganz simpel. Die weltliche Fantasie, die hat nichts damit zu tun mit dem, was Gott in seinem Wort uns gesagt hat. Das sind das, was ich haben will, was ich erreichen will. Ich. Und da verwende ich jetzt meine Vorstellungskraft und da lasse ich meine Fantasie laufen und dann werde ich sie auch erleben. Und dann kleben wir uns das Bild von Ferrari auf die Wand und solange wir darüber nachsinnen, dann werden wir ihn auch bekommen. Das ergibt doch gar keinen Sinn. Das ist weltliche Fantasie. Aber die göttliche Fantasie, die göttliche Vorstellungskraft, die göttliche Meditation, die basiert ganz einfach auf das, was Gott mir versprochen hat. Wenn Gott mir größere Werke versprochen hat, dann wo gibt es noch die Beschränkungen? Dann mache ich die Augen zu und ich beginne ganz bewusst und ganz selbst als Entscheidung, mich zu sehen, wie ich die größeren Werke tue. Und dann lasse ich die Fantasie dorthin laufen, wo sie hinlaufen will. Und dann sehe ich verrückte Dinge. Und plötzlich merke ich, mein Herz glaubt jetzt, dass ich die verrückten Dinge erleben kann. Und dann gehe ich zum Kranken hin und ich erlebe verrückte Dinge. Und dann merke ich, wow, das ist ja so einfach und so simpel. Verteufelt die Fantasie im Positiven nicht, wenn es konform ist mit dem, was Gott mir in seinem Wort verspricht und was sein vollbrachtes Werk ist am Kreuz, was sein vollbrachtes Werk am Kreuz getan hat. Denk bitte darüber nach. Du darfst es, du hast die Freiheit. Du darfst dich so geliebt von Gott sehen, wie es deine Fantasie sehen kann. Sein Wort gibt dir genug Basis dafür, dass du uneingeschränkt angenommen bist, dass du bedingungslos akzeptiert und geliebt bist. Also lass sie laufen. Lass sie laufen, lass sie laufen, lass sie laufen. Stundenlang, lass sie laufen. Was immer in deinem Herzen verändert wurde und was immer Gott in seinem Wort verspricht, lass die Fantasie dorthin laufen. Einfach laufen. Und wenn sie die Fantasie, die Gedanken mit Gefühlen vermischt werden, du zu Emotionen, dann werden sie Wahrheit auf deinem Herzen, dann wirst du es auch erleben. Die Bibel spricht über ein einfältiges oder ein kluges Herz. Ich möchte kurz noch darüber reden. Ich weiß ja gar nicht, ob ihr geduldig seid beim Zuhören oder nicht, weil ihr könnt ihr das abschalten, wenn ihr wollt oder nicht. Aber ich sag mal, ihr seid doch so nett und hört mir so lange zu. Ich wurde gebeten, dass ich in etwa 1,5 Stunden pro Session mache und das mache ich auch sehr gerne. Sprüche Kapitel 8, Vers 5 sagt folgendes. Lernt Klugheit, ihr Einfältigen, und ihr Toren bringt euer Herz zur Einsicht. Lernt Klugheit, ihr Einfältigen, und ihr Toren bringt euer Herz zur Einsicht. Es ist schon interessant, dass die Bibel uns sagt, dass wir unser Herz zur Einsicht bringen sollen. Also hier sehen wir auch wieder, dass unser Herz ist unsere Verantwortung. Wenn die Bibel hier sagt, dass wir sollen ein Herz haben, das Einsicht hat, dann bedeutet das im Urtext in etwa so viel wie ein Herz, das die Dinge richtig wahrnimmt. Und wisst ihr, wenn wir kein einsichtiges Herz haben, wenn wir nicht aufgepasst haben auf unser Herz und wenn wir jetzt nicht die Verantwortung nehmen und die richtigen Dinge auf unser Herz schreiben, dann wird unser Herz die Dinge nicht korrekt wahrnehmen. Und Wahrnehmung hat ja mit dem Herzen zu tun, mit gar nichts anderes. Und was geschieht dann? Ein einsichtiges Herz nimmt die Dinge richtig wahr, ein unverständiges Herz nimmt die Dinge falsch wahr. Und dann haben wir diese Lügen auf unser Herz geschrieben. Ja, ich werde immer versagen. Und dann versagen wir auch, weil logischerweise, weil unser Herz kommuniziert das mit dem Gehirn, das Gehirn prozessiert das dann, verarbeitet es dann, das Gehirn gibt diese Befehle weiter in den Körper, wir machen dann Dinge, treffen dann Entscheidungen, die falsch sind und dadurch versagen wir. Und dann haben wir noch die Bestätigung, ich habe es gewusst. Also ich habe schon das Gefühl gehabt, dass das schief gehen wird. Und wir merken gar nicht, es ist nicht schief gegangen. Wir haben es nicht gewusst, dass es schief gehen wird, sondern es ist schief gegangen, weil wir es im Herzen geglaubt haben. Wisst ihr, wie oft schaffen wir unsere eigenen negativen Umstände durch die falschen Glauben unseres Herzens? wir glauben, dass es so und so und so auslaufen wird und dann erleben wir und dann sagen, ich habe es doch gewusst. Anstatt zu sagen, in dem Augenblick, wo wir das Negative glauben und fühlen und spüren, sagen, nein, nein, das Erste, was wir jetzt tun wollen, wir sagen, danke, Jesus. Das Zweite, was wir tun, wir werden auf uns, in unserem Herzen diese Wahrheiten nicht reinlassen, dass wir jetzt versagen. Denn wie können wir versagen, wenn Christus in uns lebt? Wie können wir versagen, wenn der Herr in uns größer ist, als er, der in der Welt ist? Wie können wir versagen, wenn wir mehr als Überwinder sind, durch den, der auch Kräfte gemacht hat, Christus? Wie können wir versagen, wenn alles möglich ist, dem, der da glaubt? Nein, diese Wahrheiten, die lasse ich nicht da in meinem Herzen rein. Wisst ihr, was geschehen wird? Die negativen Umstände, die wir sonst erlebt hätten, die werden wir jetzt nicht erleben. Am Anfang hat die Debbie, als ich diese Dinge begonnen habe zu ergreifen und als ich begonnen habe zu verstehen, dass die meisten Dinge, die ich im Leben erlebe, haben zu tun mit dem Glauben meines Herzens und nicht mit dem, was Menschen tun und was Umstände eigentlich so einfach auf mich zukommen. Es wird immer böse Menschen geben, die böse Dinge tun wird. Das wird es geben. Aber sehr viele Dinge erleben wir, weil wir es in unserem Herzen so geglaubt haben. Ich weiß nicht, ob ich das in diesem Seminar schon gesagt habe oder nicht, aber wenn ich es gesagt habe, wiederhole ich mich eben. Ich werde niemals, niemals, niemals, niemals, niemals, auch nur im Ansatz niemals, Ehebruch gutheißen. Ehebruch ist eine Sünde, ist eine schlimme Sünde, die macht alles kaputt. Gibt es keine Frage darüber, das ist logisch so. Aber wisst ihr, obwohl jeder Mensch verantwortlich ist für seinen Ehebruch, bin ich persönlich zu Überzeugung gekommen, dass viele Männer Ehebruch begangen haben, weil ihre Frauen sie dorthin getrieben haben mit ihren Herzenshaltungen und mit ihrer Eifersucht. Und wiederum, das niemals entschuldigt ist das Verhalten des Mannes, denn jeder ist verantwortlich für sein eigenes Herz und auch für seine Handlungen. Jeder Mensch. Aber wie viele Frauen haben doch ständig gesagt, ah, mein Mann wird fremdgehen. Ich habe Angst, dass mein Mann fremdgeht. Ich habe Angst, dass mein Mann fremdgeht. Und die haben dann so viel Eifersucht. Und diese Eifersucht, die lassen sie in ihr Herz rein. Und in ihr Herz lassen sie ständig diese Gedanken hinein, dass der Mann fremdgeht. Und durch diese negativen Glaubenshaltungen des Herzens beeinflussen sie dann den Mann negativ. Und er nimmt diese Sachen in seinem Herzen auf. Und anstatt fest zu sein und sagen, ich lasse mich nicht beeinflussen vom Herzen des anderen, ich bin selbst verantwortlich für mein eigenes Herz. Sehr oft kreiert dann, schafft dann das, was aus dem Herzen herausgeht. Was wir im Herzen glauben, das wird geschehen. Du wirst immer das haben, was dein Herz glaubt, meine liebe Freunde. Das Gesetz der Saat und Ernte, das wird nicht ausgelöscht sein. Und wir sehen diese negativen Dinge dann hinein. Durch unsere eigenen negativen Gedanken, durch diese Kraft, diese negativen Gedanken, die wir hier freisetzen, kreieren wir dann unsere eigenen Umstände, die uns dann vieles kaputt gemacht haben und dann sagen wir, ich habe es doch gewusst. Aber was wäre, wenn wir in diesem Augenblick sagen, auf keinen Fall werde ich eifersüchtig sein. Auf keinen Fall werde ich meinem Mann zutrauen, fremd zu gehen. Mein Mann ist Liebe und Liebe ist, er ist im Ebenbild Gottes geschaffen und Gott ist Liebe. Und ich vertraue meinem Mann. Und wisst ihr, immer wieder ist es so, das war jetzt ein sehr krasses Beispiel, ist mir sehr bewusst, aber immer wieder ist es so, dass wir in unserem Herzen diese falschen Muster glauben und dann geschehen sie auch und dann haben wir noch eine Bestätigung. Siehst du, ja genau. Und durch diese Bestätigung mauern wir diese Wahrheit noch fester von unser Herz. Und dann geschieht es wieder und wiederholt sich's. Und dann sagen wir, siehst du, ich habe es doch gewusst und wieder geben wir eine Mauer drauf. Und dann bauen wir Schicht auf Schicht auf Schicht auf Schicht auf unser Herz, bis es eine fest eingesetzte Mauer ist. Und jetzt haben wir die Wahrheit. Und das glauben wir als Wahrheit, obwohl es eine Lüge ist. Und mein lieber Freund, wir müssen diese Dinge ändern. Ein unverständiges Herz, ein uneinsichtiges Herz, das sieht nicht Gutes, das nimmt das Gute gar nicht wahr. Und es ist krass für mich, die Aussage auch, wisst ihr, wo Gott sagt von dem Mann, der Gott nicht vertraut, in Jeremia Kapitel 17, der Mann, der Gott nicht vertraut, der sieht das Gute auch nicht, wenn es kommt. Und das Gute sehen wir nicht, wenn es kommt, weil wir ein Herz haben, das dem Herrn nicht vertraut. Bei mir war das so. Wisst ihr, ich habe mich immer als Mangelleidenden gesehen. Weil diese Wahrheiten wurden als Kind auf mein Herz geschrieben. Als Kind wurde mir einfach immer wieder gesagt, dass es gut ist, doch Abend zu haben. Ich muss oft hungrig ins Bett gehen. Wisst ihr, die Aussage meiner Mutter war einfach immer wieder, ja, ein leerer Sack liegt auch gut. Und wir hatten wirklich Mangel. Weißt du, als Kind erlebte ich mit diesem Mangel. Ich ging hungrig ins Bett, wir waren 10 Kinder und hatten ganz wenig. Mein Vater hat seinen Beruf aufgegeben, um vollzeitiger Pastor zu werden. Und dann war sein Gehalt plötzlich nur 10% von dem, was er vorher gehabt hat. Ich war 1 Jahr alt, als mein Vater in den vollzeitigen Dienst ging. Und auf mein Herz wurden diese Muster ständig geschrieben. Arm zu sein ist gut, versorgt zu sein ist nicht so gut, je ärmer, desto heiliger, das Geld ist böse. Und diese Wahrheiten habe ich geglaubt. Und was geschah? Es war egal, wie viel Finanzen ich hatte, es war nie genug. Weil wenn ich ähnlich etwas hatte, zerbrach wieder irgendetwas und wir mussten wieder dieses Geld für Reparatur ausgeben. Und es war ein ständiger Kampf in mir drinnen. Bis ich erkannt habe, diese Lügen in meinem Herzen, die müssen einfach weg. Gott ist ein guter Gott, Gott ist ein Versorger. Gott liebt sich, Gott kümmert sich um mich, er mag mich. Er will, dass es mir gut geht. Er will nicht, dass ich im Fluch lebe, sondern im Segen lebe. Und wisst ihr, heute denke ich mir, oft habe ich mir gedacht, stell dir vor, ich hätte diese Lügen in meinem Herzen nicht umschrieben. Ich könnte heute niemals die Waisenhäuser bauen und Gott vertrauen für die armen Kinder. Ich könnte das gar nicht. Es wäre ständiger Stress und Kampf und Gott flehen und bitten und fasten und betteln, dass jetzt die Versorgung kommt. Was für ein Leben. Heute kann ich ruhig sein. Ganz ruhig sein, weil mein Herz die Dinge einfach geglaubt hat und weil mein Herz verständig geworden ist. Und das verständige Herz, das sieht immer die guten Dinge. Aber ein krummes Herz, ein Herz, das nicht umprogrammiert wurde, ein Herz, das die Wahrheiten der Gottes nicht annimmt, ein Herz, das einfach nicht so ist, wie Gott es haben möchte, kindlich vertrauend, das Herz, das sieht auch die guten Dinge nicht, die es eigentlich haben kann. Wir müssen Zeit lernen, einfach Zeit, wir müssen lernen, Zeit zu verbringen in unserem Herzen. Wisst ihr, denk mal darüber nach. Schau, was Sprüche 3, Vers 3 sagt. Gnade und Wahrheit werden dich nicht verlassen. Binde sie um deinen Hals. Schreibe sie auf die Tafel deines Herzens. Schreibe sie auf die Tafel deines Herzens. Wenn du darüber nachsinnst, schreibst du sie auf die Tafel. Psalm 49, Vers 3 sagt folgendes. Mein Mund soll Weisheit reden und das Denken meines Herzens soll verständig sein. Wenn wir nicht aufhören, und wisst ihr, und das ist oft diese traurige Sache, wir geben so schnell auf. Leute, jemand hat mir vor kurzem gesagt, Reinhard, es ist mir zu mühsam, mein Herz zu verändern. Jeden Tag vielleicht 30 Minuten zu nehmen, um nichts zu tun, als zu meditieren, zu nachsinnen über die Wahrheiten und sich auf mein Herz zu sagen, das ist mir zu mühsam. Und ich kenne diese Person sehr gut. Und ich sagte zu dieser Person, hör zu, jahrzehntelang lebst du ein Leben in der Niederlage. Ein Leben, wo du dich abstrudelst. Ein Leben, das mehr Kampf und Krampf ist als Freude und Friede und Gerechtigkeit. Und weißt du, und jahrzehntelang das Leben, das ist dir nicht zu mühsam, jetzt so weiter zu leben. Aber Zeit zu nehmen und dein Herz zu verändern, das ist dir zu mühsam. Das ergibt doch gar keinen Sinn. Schau, was Sprüche 17, Vers 20 sagt. Wer ein verkehrtes Herz hat, der findet nichts Gutes. Stell dir mal vor, wenn dein Herz verkehrt ist, dann kann alles um dich herum gut sein. Du findest nichts Gutes. Wisst ihr, 2020 war das beste Jahr meines Lebens und 2021 war noch besser. Und wir haben in Brasilien, wenn du denkst, dass es uns in Brasilien besser geht als in Europa, da hast du keine Ahnung. Als ich rüberging vor knapp 8 Jahren, da kostete 1 Liter Sprit 1,79 in brasilianische Reais. 1,79, heute kannst du um kaum 7 Reais finden. Hat sich vervierfacht. Stell dir mal vor. Am Anfang konnte ich einkaufen gehen mit 300 brasilianischen Reais. Da konnte ich einkaufen gehen, da war der Einkaufswagen voll. Heute kann ich die Sachen in meiner Hand raustragen. Der Mindestlohn in Brasilien, der ist in etwa 150 Euro, 160 Euro. Und der Mindestlohn hat sich in den letzten 8 Jahren, der hat sich um nicht mal 20% verändert. Aber das Leben hat sich um ein Vielfaches verteuert. Wir hatten eine Meeting jetzt mit den Kidscare-Mitarbeitern, nicht mit den Mitarbeitern, sondern mit den Leitenden, mit dem Vorstand und der Leitung. Und da haben wir viele Dinge besprochen. Und da haben wir auch einen Unternehmensberater zugezogen, der ist Ehemann von einer unserer Leiterinnen in Brasilien Kids, ein sehr weiser, kluger Mann. Und wir sprachen auf, wie gehen wir um mit der Situation in Brasilien? Bezahlen wir den Leuten den Mindestlohn? Und wisst ihr, und das war die Diskussion. Und ich habe gesagt, auf keinen Fall. Und dann gab es Stimmen, die sagten, aber Reinhard, das ist doch korrekt. Die haben doch den Mindestlohn als solches festgelegt. Und ich habe gesagt, hör mir zu, wir können nicht nach dem Muster dieser Welt handeln und denken. Das kann ich nicht, das will ich nicht. Wenn die Welt einen Mindestlohn festlegt, dann sind das Menschen, die mit Gott nichts auf dem Hut haben. Gottlose Menschen haben gesagt, das ist der Mindestlohn. Und da kam es zu einer etwas heftigeren Diskussion, weil unser Finanzdirektor macht sich dann Sorgen, dass wir vielleicht die Löhne nicht mehr bezahlen können. Und wisst ihr, ich habe gesagt, nein, ich kann nicht abweichen von denen, dass wir die Leute einfach fair und gut behandeln. Ich habe dem Mann dann gesagt, unserem Finanzdirektor, ich habe ihm gesagt, schau dir mal vor, wir haben keinen einzigen, der bei Brasilien Mitzke mitarbeitet, weil er gut Geld verdienen will. Die alle arbeiten mit, weil sie die Kinder lieben von ganzem Herzen, die bringen riesige Opfer auf sich. Und dann sagte dieser Mann, der Wirtschaftsberater, der sagte, darf ich etwas sagen? Ich habe gesagt, natürlich. Und er hat Folgendes gesagt. Er hat gesagt, es gibt klare Statistiken, die sagen Folgendes. Wenn die letzten 6 Jahre der Mindestlohn angepasst worden wäre an die Inflation, dann wäre der Mindestlohn 3,5-mal so hoch, wie er tatsächlich ist. Stell dir vor. Und Leute denken, in Brasilien gibt es keine Einschränkungen, gibt es keine Beschränkungen. Wir dürfen die Kinder weder in die Schule schicken, noch gab es Online-Unterricht. Da gab es keinen Online-Unterricht. Wir erleben die Dinge genauso, wir dürfen uns nicht versammeln. Freunde, das Gras ist nicht grüner auf der anderen Seite. Trotzdem hatte ich die 2 herrlichsten Jahre meines Lebens. Wisst ihr warum? Weil das Unverständige, das sieht nichts Gutes. Das sieht im Guten nicht Guten und im Schlechten nicht Gutes. Das sieht gar nichts Gutes. Aber ein verständiges Herz sieht immer das Gute. Und ich sehe nicht, grundsätzlich sehe ich nicht Probleme, ich sehe Möglichkeiten. Grundsätzlich sehe ich nicht schwierige Zeiten, ich sehe herrliche Zeiten. Aber Reinhard, warum? Du bist einfach einer, der die Wahrheit verleugnet. Nein, ich bin einer, der die Tatsachen verleugnet, aber die Wahrheit im Herzen annimmt. Die Wahrheit ist das, was Gott sagt und nicht, was meine Umstände sagen, nicht, was die Regierung macht und nicht, was die Theoretiker sagen. Die Wahrheit ist, was Gott gesagt hat. Ich habe die letzte Seite des Buches gelesen und in der letzten Seite des Buches steht drin, dass mein König der Könige letztendlich der Sieger ist. Und dass wir mit ihm herrschen werden. Und mein lieber Freund, bitte mach einmal eine Inventur. Ist es natürlich für dich, Gott zu vertrauen? Mach eine Herzensinventur. Darf ich dich bitten, ein bisschen die Augen zu schließen? Schließ mal die Augen, werde ganz, ganz ruhig. Geh hinein in dein Herz. Fühle und spüre, was da tief in dir drinnen los ist. Und jetzt kommt Folgendes. Ich komme auf dich zu und ich sage zu dir, hallo, mein Lieber, meine Liebe, ich habe eine ganz wichtige Aufgabe für dich. Ich habe eine große, große Aufgabe für dich. Die Aufgabe, die ich dir gebe, ist eine Aufgabe, wo du dir so bewusst bist, es überfordert deine Kapazitäten. Denk an etwas nach, was deine Kapazitäten überfordert. Wie ist deine Reaktion im Herzen? Was fühlst du, wenn du gebeten wirst, Dinge zu tun, wo du dich überfordert fühlst? Wenn die Reaktion herauskommt, das schaffe ich nicht, das kann ich nicht, dann hat das nichts zu tun mit dem, was ich dich gebeten habe zu tun. Sondern hat das zu tun mit dem Zustand deines Herzens. Wenn die Reaktion herauf ist aus deinem Herzen, das habe ich nie gelernt, aber ich vermag alles durch den, der mich kräftig macht, Christus. Das habe ich nie gelernt, aber Christus in mir, die Hoffnung der Herrlichkeit, wir zwei packen das. Dann hast du ein vernünftiges Herz, ein weises Herz, ein einsichtiges Herz. Jeremia 17, Vers 5 sagt folgendes, du kannst deine Augen wieder öffnen. Der Herr spricht, verflucht ist der Mann, der auf Menschen vertraut und Fleisch zu seinem Arm macht und dessen Herz vom Herzen weicht. Siehst du, es geht ums Herz. Er wird sein wie ein kahler Strauch. Schau mir dir das mal an. Er wird sein wie ein kahler Strauch in der Einöde. Er wird nichts Gutes sehen. Er wird nichts Gutes kommen sehen. Stell dir vor, der Grund, warum er nichts Gutes sieht, ist nicht, weil es nichts Gutes gibt, sondern ist, weil sein Herz nicht einsichtig ist. Meine lieben Freunde, es gibt noch einen letzten Teil, den wird es morgen geben. Herzlichen Dank fürs Zusehen. Tschüss.